Lektion 8, Hörtext 2. Der Wähler hat gesprochen. Der Wähler hat gesprochen, meine Damen und Herren, und zwar sehr deutlich. Sie haben soeben die letzte Hochrechnung zum Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg gesehen. Danach hat es dramatische Veränderungen der Parteienlandschaft in diesem traditionell eher konservativen Bundesland gegeben. Die beiden großen Parteien, CDU und SPD, haben massive Einbrüche zu verzeichnen und einen großen Teil ihrer Wähler verloren. Die kleinen Parteien haben sich überraschend gut behauptet und mit den Republikanern zieht erstmals seit 25 Jahren wieder eine weit rechts stehende Partei in den Landtag ein. Die Wahlbeteiligung war mit 70,2% um 1,6% niedriger als beim letzten Mal. Bei mir am Tisch stehen Sieger und Verlierer. Herr Ministerpräsident Engel, Sie sind seit 2 Jahren im Amt. Ihre Partei hat 9,4% verloren und liegt jetzt bei 39,6%. Sie sind der große Verlierer dieser Wahl. Müssen Sie da nicht eigentlich zurücktreten? Nun, Herr Plapper, Sie machen es sich etwas einfach. Verloren hat bei dieser Wahl vor allem die Demokratie in unserem Lande. Nicht nur die CDU als Regierungspartei hat Stimmen verloren, sondern auch die SPD als größte Oppositionspartei. Offenbar ist es uns nicht gelungen, den Wählern die Erfolge unserer Politik hier in Baden-Württemberg deutlich zu machen. Und die Politik der Bundesregierung hat uns hier natürlich auch nicht gerade geholfen. Die Probleme der deutschen Einheit haben dieses Wahlergebnis mit Sicherheit negativ beeinflusst. Natürlich bin ich schockiert über die vielen Stimmen für die Rechtsradikalen, aber wir müssen jetzt vor allem einen klaren Kopf behalten und in aller Ruhe über dieses Ergebnis nachdenken. Hier und heute politische Konsequenzen zu erwarten, das hilft niemandem. Frau Röhrig, wenn die Regierungspartei Stimmen verliert, ist das normal in einer Demokratie. Aber wenn auch die große Oppositionspartei von der allgemeinen Unzufriedenheit nicht profitiert, sondern ebenfalls Stimmen verliert, dann ist das ein Alarmzeichen. Sie hatten bei der letzten Wahl 32% der Wählerstimmen bekommen. Dieses Mal wollten Sie mehr Stimmen als die CDU bekommen und stärkste Partei werden. Stattdessen haben Sie 2,6% verloren und sind damit unter die 30%-Grenze gerutscht. Hat die SPD als Opposition geschlafen? Ist sie die große Verliererin dieser Wahl? Natürlich sind wir mit diesem Ergebnis weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Aber vor allem zeigt doch dieses Wahlergebnis, dass die Mehrheit der Menschen in unserem Lande unzufrieden mit der CDU-Politik in Land und Bund sind. Sie fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen. Wir haben klare Lösungsvorschläge für diese Probleme gemacht, aber offenbar ist es uns nicht gelungen, die Wähler von den Ideen und Alternativen der SPD zu überzeugen. Hier gab es sicher Versäumnisse, nicht nur bei uns in Baden-Württemberg, sondern wohl vor allem auch auf Bundesebene. Und das gute Abschneiden der Republikaner ist ja wohl in erster Linie ein Verdienst der CDU. Sie hat die Ausländerpolitik zum wichtigsten Thema ihres Wahlkampfes gemacht und damit erst den Wahlerfolg der Rechtsradikalen ermöglicht, die mit Parolen wie Deutschland den Deutschen und Ausländer raus scheinbar einfache Lösungen anbieten. Herr Braunmüller, die Republikaner waren im letzten Landtag nicht vertreten. Damals hatten sie nur 1% der Stimmen bekommen. Diesmal sind es 10,9%. Welche Erklärung haben Sie für dieses überraschend gute Abschneiden Ihrer Partei? Zunächst einmal möchte ich allen unseren Wählern danken. Das Ergebnis zeigt, dass die Menschen mit den alten Parteien unzufrieden sind. Weder CDU noch SPD konnten die Wähler überzeugen. Jeder 8. Wähler in Baden-Württemberg hat uns diesmal gewählt. Und das trotz Boykott der Medien und ultralinkem Terror. Wir sind die Einzigen, die klare Konzepte und Lösungen anzubieten haben. Und dies haben die Menschen verstanden. Wenn die CDU, der Wahlverlierer Nummer 1, jetzt glaubt, ohne uns Politik machen zu können, wenn sie lieber mit den Linken zusammengeht als mit uns, dann wird sie bei der nächsten Wahl eine noch deutlichere Quittung bekommen. 11% der Wähler, das kann nicht einfach... Herr Braunmüller, ich muss Sie hier unterbrechen. Wir bekommen gerade eine neue Hochrechnung. Viel hat sich nicht geändert, meine Damen und Herren, aber die Regierungsbildung wird schwierig werden. Die FDP liegt unverändert bei 5,9% und bleibt damit genauso stark wie bei der letzten Wahl. Die Grünen legen etwas zu und liegen jetzt bei 9,5%. Das ist ein Zuwachs von 1,6%. Damit reicht es weder für eine Koalition zwischen CDU und FDP, noch für ein Bündnis von SPD und Grünen. Und eine große Koalition zwischen CDU und SPD rückt in den Bereich des Möglichen. Inzwischen sind auch die Spitzenkandidaten von Grünen und FDP zu uns gestoßen. Herr Schlauch, wie sehen die Grünen dieses Wahlergebnis? Vermutlich mit einem lachenden...